Castmal.at. Liebe Leserinnen und Leser, wir sind nun weg von Killarney und haben als erste Station gemacht in Six Mile Bridge, ein kleines verschlafenes Örtlein, über das uns der Markus sicher etwas erzählen will, ne? Das mit kleinem verschlafenen Örtchen kann ich so nicht unterschreiben, da distanziere ich mich auch davon von solch einer Aussage. Das ist eine Diffamierung, die ich bei Castmal.at nicht erleben möchte. Six Mile Bridge ist eine kleine Großstadt mit einem großen und vielfältigen Angebot an Pubs, Restaurants, Bars und bietet eine Menge toller Unterhaltung. Mir hat's gefallen und wenn ich meinen nächsten Urlaub planen sollte, steht Six Mile Bridge bei mir ganz oben auf der Liste. Ich glaube, das schneide ich dann später raus, weil Markus hat hier etwas gelogen. Was zu Six Mile Bridge noch zu sagen gibt, wir waren in einem Hostel, dort waren wir so ziemlich die einzigen Gäste und unser Hostel, dieser Eigentümer halt, hat uns erzählt, Jonathan Swift, der bekannte Schriftsteller, war auch mal in Six Mile Bridge für eine Nacht, genauso wie wir von Castmal. Und ja, er hat sich dort über das Essen beschwert. Und ich fand das Essen ist dort auch nicht so toll. Also ja, haben wir was gemeinsam, der Jonathan und ich. Gut, dann ging es weiter nach Galway am nächsten Tag. Wir haben von dort aus, also wir haben dort 3 Nächte verbracht, haben von dort aus die Cliffs of Moher und die Aran Islands besucht, haben uns eine schöne Zeit gemacht, das sind es etwas ruhiger angegangen, es war mal angenehm, nicht so lang zu fahren. Viel mehr gibt es dazu natürlich jetzt nicht zu sagen, außer dass wir einige Pubs auch besucht haben, was uns gleich zu unserem heutigen Special bringt. Und zwar haben wir heute ein Pub-Special und der Markus wird uns gleich mal ein bisschen etwas über die Pubs erzählen in Irland. Ja, Pubs sind der tägliche oder ein sehr häufig besuchter Treffpunkt für die Iren sowie auch für die Touristen natürlich. Sehr wichtig ist, wie der Patrick dann noch näher drauf eingehen wird, der Tratsch. Dazu gibt es viel Live-Musik, in sehr vielen Pubs spielen Bands. Ab Abend. Das Flair ist sehr toll. Es ist meistens sehr laut in den Pubs. Es wird nicht geraucht. Wer das mag, ist dort richtig aufgehoben. Und viele Getränke. Oft gibt es wirklich gutes Essen. Und ja, ich mag Pubs. Wer noch Pubs mag, darf jetzt die Hand heben. Ich mag Pubs. Also Markus mag Pubs, ich hebe jetzt meine Hand. Tja, und ihr Leser und Leserinnen zu Hause vor den PCs könnt das natürlich jetzt auch tun, auch wenn wir es nicht sehen können. Ja, wie der Markus schon sagte, gehe ich jetzt noch kurz auf den Tratsch ein. Also es gibt so ein gälisches Wort, das man öfters in den Pubs auch hört und das ist Craig. Ja, heißt übersetzt so viel wie Spaß. Und es gibt dann halt auch so Floskeln, die man öfters hört, wie What's the Craic today, was dann so viel heißen soll, wie ist der Tratsch heute oder was gibt es Neues sozusagen. Generell zu den Pubs kann man noch sagen, es gibt natürlich das traditionelle irische Getränkeangebot von Guinness über Cider bis zu Whisky. Ja, altersmäßig gibt es, glaube ich, Eintrittsbeschränkungen. Bei welchem Alter genau, ich weiß es nicht, 18 oder 21, zumindest ab einer gewissen Uhrzeit. Für uns war das nicht relevant, da wir schon beide 21 sind, beziehungsweise älter. Ja, in dem Sinne war es das mit dem Special. Wie ihr gemerkt habt, haben wir jetzt ein paar Audiotagebücher zusammengefasst. Einfach aus dem Grund, weil nicht so viel passiert ist und das alles eigentlich in eins passt. Von dem her, ihr hört demnächst von uns noch unser letztes Audiotagebuch über Dublin. Ja, bis dann bei Castmal.at. Viel Spaß!